In der Region starben während des Holozäns, vor 11.700 Jahren bis heute, mehr Säugetiere aus als in jeder anderen. Und damit wurden die archaischen Bevölkerungsgruppen und ihre Eingriffe in Verbindung gebracht. In Antigua brannten Menschen beispielsweise gezielt den Wald ab und ließen damit möglicherweise drei endemische kleine Fledermausarten von der Insel verschwinden. Ebenso führte wahrscheinlich die direkte Jagd auf große Säugetiere, die sich langsam fortpflanzen, wie die einheimischen Primaten und die Riesenfaultiere, zum Aussterben von Arten, die in der Karibik bis zum Holozän überlebt hatten. Dass sie nach der Einwanderung der archaischen Gruppen verschwanden, weckt sicher das Interesse der archäologischen Detektive. Die Frage ist aber nach wie vor umstritten und nur an wenigen archäologischen Stätten findet man eindeutige Belege, dass diese ersten Siedler auf die Jagd gingen. Wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination aus Klimaschwankungen des frühen Holozäns, von Menschen verursachten Lebensraumveränderungen und in geringem Umfang vielleicht auch die Jagd diese Tiere allmählich immer weiter dezimierten. Eigentlich lebten die frühen Bevölkerungsgruppen in der Karibik bemerkenswert gut im Einklang mit ihrer neuen Umwelt auf den Inseln. Sie brachten nicht nur domestizierte Arten mit, sondern transportierten auch gut geeignete einheimische Wildtiere und Pflanzen von Insel zu Insel, darunter wilde Avocados, wilde Feigen und Nagetiere. Außerdem rodeten sie Wälder nicht nur, um Platz für die Nutzpflanzen zu machen, sondern auch um nahrhafte einheimische Pflanzen zu fördern, so wilde Bananen, Yams, Palmfarn und Pfeilwurzarten, die stärkehaltige Knollen besitzen sowie, wegen ihrer essbaren Samen, bestimmte Palmen. In Puerto Rico bearbeiteten sie offensichtlich schon vor 3000 Jahren den Boden, um die Fruchtbarkeit zu steigern. In der späteren keramischen Periode der Besiedlung der Karibik durch Menschen wurden offenbar bestimmte Tätigkeiten intensiviert. Diese Besiedlungswelle begann vor 2500 Jahren in Puerto Rico und auf den kleinen Antillen, bevor sie vor 1500 Jahren auch die großen Antillen erreichte. Zu den frühkeramischen Bevölkerungsgruppen, die offensichtlich eine genetische Verbindung zur Bevölkerung des Amazonasbeckens haben, gehörten auch die Vorfahren der indigenen Taino. Wie der Name schon sagt, führten diese Gruppen in der Region die Keramik ein. Andere Autoren äußerten aber auch die Vermutung, Töpferarbeiten seien bereits von den frühen archaischen Gruppen angefertigt worden. Außerdem brachten sie Hunde und Meerschweinchen auf die Inseln. Und das Agouti, eine Art langbeiniges Meerschweinchen, das Nabelschwein, ein schweineähnliches Säugetier mit Hufen, sowie Opossums und Gürteltiere wurden auf den kleinen Antillen eingeführt. Wie Archäobotaniker außerdem nachweisen konnten, fassten auch südamerikanische Nutzpflanzen während der Migrationswelle überall in der Karibik Fuß. Mais, Bohnen, Maniok, Erdnüsse, Süßkartoffeln, Tabak, Chili und Guaven, die man auf allen Inseln findet, trieben den Aufbau von Siedlungen voran, die sich im Gegensatz zu denen der stärker auf die Küste konzentrierten archaischen Vorgänger zunehmend auch im Inneren der Insel verteilten. Landwirtschaft, Rodung und Gartenbau, die von den keramischen Gruppen betrieben wurden, hatten auf die Ökosysteme der Karibik sichtbare Auswirkungen. Als die ersten Europäer eintrafen, hatten die indigenen Bevölkerungsgruppen nahezu 100 Pflanzenarten angebaut, den Wald auf vielen Inseln gerodet, Terrassen an Berghängen angelegt und Hügel zum Anbau von Maniok aufgeschüttet.